Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Türe in den Schafhof eingeht, sondern anderswo durch einsteigt, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber, der durch die Türe eingeht, ist der Schafehirte. Diesen macht der Türhüter auf, und die Schafe hören auf seinen Ruf, und er ruft die Schafe, die ihm gehören, mit Namen, und führt sie heraus. Wenn er die Seinen alle herausgelassen, so zieht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seinen Ruf kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie den Ruf der Fremden nicht kennen. Diesen Bildspruch sagte ihnen Jesus, sie aber verstanden nicht den Sinn dessen, was er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Türe zu den Schafen. Alle, so viel vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Türe. Wenn einer durch mich eingeht, so wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur zum Stehlen und Schlachten und Verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, schaut, wie der Wolf kommt und verlässt die Schafe und flieht. Da kommt der Wolf und raubt und versprengt sie, weil er ein Mietling ist und ihm nichts an den Schafen liegt. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, ebenso wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Noch andere Schafe habe ich, die nicht aus diesem Hofe sind, und ich muss auch sie führen, und sie werden auf meinen Ruf hören, und es wird werden eine Herde, ein Hirt. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben einsetze, damit ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich setze es ein von mir aus. Ich habe die Vollmacht, es einzusetzen, und habe die Vollmacht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen. Wiederum entstand Zwiespalt unter den Juden über diesen Reden. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht Worte eines Dämonischen, kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Es kam aber das Tempelweihfest in Jerusalem. Es war Winter. Und Jesus wandelte im Tempel in der Halle Salomons. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele in der Schwebe? Wenn du der Christus bist, so sage es uns gerade heraus. Antwortete ihnen Jesus, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir. Aber ihr glaubet nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Meine Schafe hören auf meinen Ruf, und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden nimmermehr umkommen in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der Vater, der mir's verliehen hat, ist größer als alle, und niemand kann rauben aus der Hand des Vaters. Ich und der Vater sind eins. Wieder trugen die Juden Steine herbei, ihn zu steinigen. Antwortete ihnen Jesus, viele gute Werke habe ich euch sehen lassen von dem Vater her. Um welches Willen von diesen Werken steinigt ihr mich? Antworteten ihm die Juden, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, und weil du, der du ein Mensch bist, dich zu Gott machst. Antwortete ihnen Jesus, steht nicht geschrieben in eurem Gesetze, ich habe gesagt, Götter seid ihr? Wenn er jene Götter nannte, an welche das Wort Gottes kam, und die Schrift darf nicht gelöst werden, könnt ihr zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubet mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubet, wenn ihr auch mir nicht glaubet, den Werken, damit ihr einmal und immer wieder erkennet, dass der Vater in mir und ich im Vater. Da suchten sie ihn wieder zu greifen, und er entkam aus ihren Händen. Und er ging wieder hin jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst gewesen war, zum Taufen, und hielt sich dort auf. Und viele suchten ihn auf und sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber was uns Johannes von diesem sagte, das war alles wahr. Und viele wurden daselbst an ihn gläubig.